Augen sehen, sprich Liebe ein Gefühl. Doch Liebling, wenn ich dich berühre, glaub mir, dass ich auch so denk. Ja. Weil nichts bleibt so für immer, sehen wir, Gefühl kann drehen. Und schwer die Kerze schützt man im kalten Novemberregen. Wir gehen dadurch so lang, lang schon, wollen uns vom Schmerz befreien. Ja. Doch Liebhaber, die kommen und Liebhaber, die gehen und niemand sicher weiß, wer lässt sich heute widerstehen, wer fortgehen. Doch nehmen wir uns die Zeit und wären dazu bereit, könnte ich nun ruhen und wüsste doch, du wärst mein. Immer mein. Drum willst du mich nun lieben, dann Liebling, lass es geschehen. Sonst end ich ewig wandernd im kalten Novemberregen. Brauchst du auch mal Zeit? Ganz für dich brauchst du auch mal Zeit für dich allein. Nur ein jeder von uns braucht mal Zeit auch für sich. Oh, weißt du nicht, du brauchst auch mal Zeit ganz allein. Ich weiß nur schwer, sich öffnet ganz das Herz, wenn gar Freunde wollen. Verletzen dich, doch kannst du heilen ein gebrochenes Herz, wird nicht die Zeit mit Scham und Netzen dich. Manchmal brauch ich auch Zeit ganz allein. Nur ein jeder von uns braucht mal Zeit nur für dich. Oh, weißt du nicht, du brauchst auch mal Zeit ganz allein. Deine Angst vergeht, ein Schatten doch verbleibt, ja. Dann weiß ich, du kannst lieben mich, wenn keinem mehr die Schuld bezeugt. So stör dich nicht an Dunkelheit, wenn wir den Weg können sehen. Denn nichts bleibt so für immer, auch nicht Novemberregen.